Wozu kommst du denn noch her? Ich bin die Siegerin des Wettbewerbs. Du? Tatsächlich? Ja, dann gratuliere ich dir, Christine. Naja, du hast ja auch nur gekrächzt beim Vorsprechen. Aber immerhin, du darfst zusehen. Als Trostpreis sozusagen. Na, das ist doch auch etwas, ne? Komm, lass den Kopf nicht hängen. Ja, doch, ich komm ja schon. Larry Evans sagt mir, du hättest dich ganz besorgt um mich erkundigt. Wieso nennst du mich so? Ich bin Ariane Ardis. Das hört sich irgendwie unecht an, wie ein Künstlername. Hey! Deine Eltern haben mich gebeten, dich zu suchen. Deine Mutter macht sich große Sorgen, sie hat geweint. Und dabei habe ich ihr gesagt, sie soll sich keine Sorgen machen. Vielleicht solltest du wenigstens einmal anrufen, um sie zu beruhigen. Nur einmal, damit sie wissen, dass du noch lebst. So schlimm ist es? Na gut, ich rufe an. Das ist gut. Ist alles drin. Erstens, Sie haben Geld. Nee. Zweitens, Sie sind süchtig nach dem Gift. Und drittens, Gregor hat es, aber er hat kein Geld. Und was liegt da näher, als dass er sich an den Patienten bereichert? Ne? Das wäre ein Riesenskandal. Naja, wir werden herausfinden, ob es wirklich so ist. Wir sehen uns in der Hungerburg mal um. Mhm. Unmöglich, man lässt uns da niemals rein. Willi ist unser Vorbote. Was? Auf dem Weg zur Poststelle begegneten sie Kapitän Hansen. Zunächst schien er an ihnen vorbeigehen zu wollen, doch dann blieb er stehen und blickte sie stirnrunzelnd an. Trockenbrot, Vitamine, gute Ratschläge, alles so ein Mist! Karl und Gabi würden keine Sekunde lang zögern, aber sie haben ja nicht deine Figur. Zum Glück nicht, sonst wüsste ich über Fastenkur besser Bescheid als Dr. Mubase. Wenn du stichelst, bin ich zu überhaupt nichts bereit. Oh, verzeih mir, lieber Willi. Ich wollte nur andeuten, dass ich mit deiner Taille nicht in meine Röcke reinpassen würde. Was ist? Machst du es oder nicht? Ach, muss ich wohl. Hoffentlich würdigt ihr mein gigantisches Opfer. Klar, Willi, Tollklößchen. Wir fahren gleich zur Klinik und reden mit Dr. Mubase. Wir sagen, die Kur soll eine Überraschung für deinen Vater sein, der das anschließend herzlich gern bezahlen wird. Moment mal, jetzt gleich? Lass uns doch lieber morgen fahren. Oder nächste Woche, nach den Herbstferien. Gleich oder gar nicht, es muss sein. Oh Mann, auf was habe ich mich da eingelassen? Nancy, ich habe dich mit keiner Silbe belogen. Orlando und Martin sind gestern Nachmittag gemeinsam nach Edinburgh gefahren. Das ist ganz sicher. Und es stimmt, dass Orlando mir das Versprechen abgerungen hat, mit niemandem darüber zu sprechen. Mhm. Warum nicht? Na, weil es den beiden... Naja, wie soll ich sagen? Weil es denen ziemlich peinlich ist. Peinlich? Aha. Dann geht's also doch um andere Frauen. Nein! Na gut. Mein Bruder und Martin sind in einer Schönheitsklinik, um sich ihre Gesichter verjüngen zu lassen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch. Aber von mir weißt du es nicht, ja? Das musst du mir versprechen. Sag mal, hast du sie eigentlich alle noch beisammen? Dein Bruder mag dir ja vielleicht egal sein, aber Martin ist mein Mann. Nur über meine Leiche wird er sich von irgendwelchen skrupellosen Pfuschern ein neues Gesicht zusammentackern lassen. Tja, ich fürchte, dafür ist es schon zu spät. Oh, großer Gott. Oh. Wo genau befindet sich diese Klinik? Ja, so genau weiß ich das nicht, aber Orlando hat mir diesen Gutschein gezeigt, den Martin ihm zum Geburtstag geschenkt hat. Darauf war ein Foto von so einer Burg abgebildet und darin befindet sich die Klinik, soweit ich weiß. Ah, okay. Das finde ich übers Internet raus. Pass auf, ich hole dich in einer Viertelstunde mit meinem Wagen ab und dann fahren wir dahin. Also, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Nancy. Was versprichst du dir denn davon? Wir könnten doch auch ebenso gut da anrufen. Vergiss es. Ich kenne Martin. Übers Telefon ist er so stur wie ein Kredithai, den man um Aufschub bittet. Nein. Den Stier werde ich persönlich bei den Hörnern packen und notfalls mit Gewalt aus diesem Botox-Kasten herausschleifen. Aber... Ohne Wenn und Aber, Trixie. Und du wirst mich dorthin begleiten. Ich bin einverstanden. Das klingt nach einem interessanten Plan. Und verspricht Kuchen satt für alle. Dann bilden wir aber zwei Gruppen, damit wir alle was davon haben. Richtig so. Team Honey gegen Team Nanny. Aber am besten lassen wir die Hausmutter das Rezept aussuchen und eine unabhängige Jury bestimmen. Ich könnte den anspruchsvollen, vollkommen unparteiischen Posten der Tortentesterin übernehmen. Ja, das könnte dir so passen. Was machen wir jetzt? Ganz einfach, Alcalde. Wir mieten uns einen Windsurfer und surfen zu ihm raus. Ist doch kein Problem, oder? Nein, natürlich nicht. Überhaupt keins. Was ist ein Windsurfer? Pedro kann nicht surfen. Er kommt vom mexikanischen Hochland und hat einen Windsurfer noch nicht mal aus der Ferne gesehen.